Abschnitt 4. So, bevor wir später auf die Details eingehen, nun der zweite Fall. Beim Entfernen eines Müllsacks im Schockraum, in dem kurz vorher ein polytraumatisierter Patient versorgt worden war, verletzt sich die Reinigungsfrau an einer Kanülenspitze in der Handinnenfläche. Sie drückt Blut aus der Wunde und säubert sie zusätzlich mit einem Desinfektionsmittel. Dann macht sie ein Pflaster über die Wunde. Am nächsten Morgen erzählt sie am Kaffeetisch beiläufig von der Begebenheit. Sie sei erst vor ein paar Wochen bei der Betriebsärztin gewesen und ihr Titer wäre sehr gut. Eine OP-Schwester weist sie darauf hin, dass dies doch ein Arbeitsunfall sei und sie auf jeden Fall zum Durchgangsarzt müsse, weil das doch der Berufsgenossenschaft gemeldet werden müsse. Sonst hätte sie keine Ansprüche auf Zahlungen. Eine weitere Kollegin will schauen, ob man über den Patienten etwas herausfinden kann. Sie sehen, so kann es auch ablaufen.